WDR 5. Erlebte Geschichten. Die nur 1,58 Meter kleine und 43 Kilo leichte Bärbe Schmidt ist in Berlin ein Star. 1976 gründete sie aus einer einfachen Senioren-Gymnastikgruppe den Club der Lebensfrohen. Nur wenige Jahre später war ihre Truppe so gut, dass sie im ausverkauften Ernst-Reuter-Saal mit einer eigenen Show auftrat. Seitdem tanzt der Club der Lebensfrohen zweimal im Jahr vor 1500 begeisterten Zuschauern Stepdance, Tango, Cha-Cha-Cha, macht Showgymnastik. Angefangen hat die heute 75-jährige Bärbe Schmidt in einem Kinderballett 1945 im Friedrichstadtpalast. Von der dortigen Ballettmeisterin gefördert, wurde sie zu einem Kinderstar, der schon früh in Dornröschen oder Hänsel und Gretel mittanzte. Nach dem Schulabschluss absolvierte die 16-Jährige eine staatliche Ausbildung in klassischem Ballett. Ihr erstes Engagement bekam die zierliche Frau mit dem pechschwarzen Pagenkopf am Stadttheater in Trier. Da war sie 18. Kurz darauf brachte sie ihren Sohn Marco zur Welt. Mit 19 bekam sie ihre Tochter Dani und mit 20 war Bärbe Schmidt bereits wieder geschieden. Für 2 Jahre ging sie danach ans Theater Mönchengladbach-Reit, ehe sie nach Berlin zurückkehrte. Dort heiratete sie ein zweites Mal und 1966 wurde ihre Tochter Nancy geboren. Es folgten einige Fernsehauftritte, unter anderem in der Rateshow von Hans Rosenthal. Doch an die früheren Erfolge konnte sie nicht mehr anknüpfen. Um mit 35 nicht arbeitslos zu werden, nahm sie Angebote der Künstlerförderung Berlin an und tingelte durch Seniorenheime, trat auf Betriebsfesten auf. Bei einem Karnevalsauftritt lernte sie schließlich ihre große Liebe Bodo kennen, mit dem sie bis zu seinem Tod 2011 35 Jahre verheiratet war. Tanzen ist mein Rückgrat, meine Lebenshilfe, erklärt die agile Frau. Zusammen mit ihren Mädels steht sie bis heute auf der Bühne. 2015 wurde sie als Ehrenmitglied im Friedrichstadtpalast gefeiert. Da hatte Bärbe Schmidt, inzwischen 10-fache Oma und 8-fache Uroma, ihr 70-jähriges Bühnenjubiläum. Also ich bin mit meiner Mutter in den Friedrichstadtpalast gegangen, damals noch mit einer Tante, als vieriges Wesen. Und da war eine Kinderrevue und da habe ich so gehummelt und gepummelt. Dann sind wir hinter der Bühne und dann hat die Ballettmeisterin mich auf die Bühne geholt und ich habe gleich mitgemacht. War ja Kinderrevue, konnten ja andere auch. Und dann bin ich dabei geblieben und hat die gesagt, die Kleine hat Talent. Haben sie mir erzählt, das weiß ich ja jetzt auch nicht mehr selber so. Die Kleine hat Talent, hat mir meine Mutter so erzählt. Und ja, und dann war ich schon da und dann ging es schon los. Da war ich in der nächsten Revue schon drin. 45, in der Weihnachtsrevue war ich da schon drin. 4 Jahre alt. Ich habe eine kleine Blume getanzt. Das war mein erstes Bild, also Tanzbild, ne? Frühling, Sommer, Herbst und Winter hieß das Stück. Ja, ich stand nach einem Jahr schon auf der Bühne, ja. Im Friedrichstadtpalast war ein Kinderstar. Friedrichstadtpalast war ganz früher mal ein Zirkus, also. Und zu meiner Zeit war es schon ein Revue-Theater. Kinderrevuen und große Revuen, wo auch die Kinder dann bis zu einer gewissen Uhrzeit mittanzen durften. Ne? Ist ja jetzt auch nie anders. Und ja, und da war ich dann da. Und da bin ich groß geworden, mehr oder weniger. Habe meine Schularbeiten da gemacht, bis 1951. Da gab es dann nicht so Telefon, hat ja nicht jeder gehabt. Dann gab es ein Telegramm um so viel Uhr, sagen wir mal um 10 Uhr zur Anprobe oder zur Probe. Und dann kam meine Mutter in die Schule, die ist hier gleich um die Ecke, wo ich jetzt auch wohne, aber um die Ecke, in die Schule und dann ging die Tür auf und dann wussten die Lehrerin schon, aha, Bärbe muss wieder verschwinden. Und ich habe mich natürlich gefreut, weil ich nicht gerne in die Schule gegangen bin, ne? Und dann durfte ich gehen. Eine Rechenarbeit war oder sowas war natürlich besonders schön, habe ich nicht gerne gemacht. Schule habe ich beendet. Und dann sind wir rüber, dann kriegte der Friedrichstadtpalast eine neue Intendanz. Die alte Intendanz, das war der Nicola Lupo, das war mein Onkel, Onkel Lupo, weil ich war da das kleine Wuselchen. Und dann sind wir rübergegangen in die Staatsoper. Friedrichstraße auch. Also eigentlich so schräg rüber, ne? An der Staatsoper, da war auch Kinderballett und auch großes Ballett. Da bin ich dann Dornröschenballett, also die großen Ballette da. Auch in der Oper war dann so als Humperdinck hier Hänsel und Gretel. Da waren wir alle mit involviert. 54 muss das gewesen sein. 54, da mussten wir rüber, ja. Und wir hatten Einkaufsgutscheine, wir kriegten ja auch schon ein bisschen Geld und so. Ich habe auch schon eine kleine Steuerkarte, ne? Und man hat die Ausbildung bei ihr gemacht. Bei der Ballettmeisterin war ja die große Ausbildung, denn die richtet die für die Prüfung. Ne? Das ist ja, man muss ja eine staatliche Prüfung machen, um jetzt richtig Tänzerin zu sein. Die schimpfen sich ja viele Tänzerinnen, die ja keine Prüfung haben. Ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Aber früher war sie auch Spintänzerin, haben ja keine Prüfung gehabt. Ne? Und man kriegte damals kein Engagement, wenn man nicht nachweisen konnte, dass man eine staatliche Prüfung hatte. Ne? Kunstgeschichte musste man machen. Und dann ja war Theorie und Praxis. Also so war das. Und ich war ja eigentlich eine rein klassische Tänzerin. Klassisch, ne? Ich war immer schon so grazil. Ja, ihr kennt das ja nicht anders, ja. Ja, im Moment wiege ich 43 Kilo. Bin ja auch klein. 1,58. Ja, wenn man immer in Action ist und schlechter Esser noch obendrein, nur naschen und so, bis wieder, weil man immer sagt, ach, Hüftspeck ist Quatsch. Also jedenfalls bei mir nicht. Ich esse mehr Kuchen und Schokolade und sowas alles als deftige Wurst und so. Nee, bei mir setzt das wahrscheinlich nicht an. Ich war die Jüngste, ja, das stimmt. Ich glaube, 16. Und dann musste man sich ja bewerben. Man musste sich bewerben an verschiedenen Theater, Stuttgart etc. pp. Überall werden ja welche gesucht. Und dann ging es weiter, dann Absagen und Vortanzen und je nachdem, jedem passt ja auch die Nase denn nicht. Und ich war immer so ein bisschen, ne, immer so. Und ja, da musste ich dann auch die Genehmigung erst nochmal von meinen Eltern. Die mussten unterschreiben, weil ich ja noch nicht volljährig war. Damals war 21 Jahre, ne? Also ich war ja noch nicht so alt, dass ich ja nach Westdeutschland gehe. Bin dann mit 16 bin ich dann nach Trier. Erste große Engagement als fertige Tänzerin. Am Trierer Stadttheater war das. Ja, naja, die haben ja auch Ballettabende, Medea haben wir da getanzt und Operette. An so einem Stadttheater wird ja alles gemacht. Oper, Operette, Schauspiel, das ist ja alles. In Trier war ich 2 Jahre. Als das erste Jahr anfing, dann war auf einmal die Bärbe schwanger. Weil sie ja von zu Hause weg war und keiner aufgepasst hat. Was macht sie, wenn sie abends nach Hause geht? Bums, weil der Radio Lenz ist da. Der Marco ist geboren 59, im Oktober geboren. Spielzeit war Ende Juli zu Ende. Die Spielzeit, das ist ja mal Pause. Und dann Kind gekriegt, hier in Berlin natürlich nach Berlin gefahren. Kind gekriegt bei Eltern. Also, dass man nicht alleine ist, war ein großes Theater mit meiner Mutter und mit meinem Vater. Mein Vater hat gesagt, ich habe keine Tochter mehr. Der war so stolz auf mich, ja. Und naja, nur wenn man mich so laufen lässt. Und dann war das natürlich sein Liebling, sein kleiner Beduinscheich. War so ein schwarzer, vom Typ her so brünett und schwarzer Locken und alles so. Und dann bin ich wieder, gleich nach dieser Schonzeit, wie man so schön sagt, schwupp, mit Sohnemann nach. Vorher hat er geheiratet, wa? Also das war ja alles legal, ne? So ja nicht. Wieder nach Trier. Und dann war ich in Trier, zweite Spielzeit. Und dann auf einmal, was war da wieder? Wieder schwanger, hat man nie aufgepasst, die jungsche Ding. Ich war 18, als mein Sohn geboren wurde. Ich war 19, als die Dani kam, gleich 10 Monate später. Also da habe ich dann getanzt bis Ende Juli. Man hat mein Tütü, bei der einen Nummer hatten wir Tütüs an, so ein Ende hinten eingesetzt. Ich hatte ja nur nicht so einen Bauch, aber eingesetzt, damit habe ich getanzt bis zum Schluss. Und am 30. August ist meine Tochter geboren. Bin 10, jetzt immer noch. In der Zwischenzeit bin ich dann auch noch geschieden worden, auch noch. Ich hatte einen ziemlich brutalen Mann, der war Koch und Konditor. Nee, der hat mich nicht bewundert, mein letzter Mann, der hat mich bewundert. Der nicht, der hat mich nur verkloppt. Nur ich scham. Ganz schlimm. Also nichts Schönes erlebt, was das betrifft. Gar nichts Schönes. Und trotzdem habe ich meinen Job gemacht. Training, Proben, habe auch Soubrettenrollen gespielt. Alles, was man so am Stadttheater macht. Dann bin ich nach Reit, Mönchengladbach Reit, an dieses Theater, Stadttheater gegangen. Marco war bei mir. Jetzt habe ich alle geredet mit Leuten aus dem Haus, die haben wenig Probetraining, haben die sich um den Jungen gekümmert. Also der war immer gut versorgt. Und meine Nanni, die war bei meiner Mutter, die haben sie mir nicht mitgegeben. Hätte ich nicht geschafft. Wäre ja nicht gegangen. Und immer, wenn wir spielfrei hatten, so 2-3 Tage, habe ich mich in den Zug gesetzt, mit Umsteigen und durch den Osten durch, denn kurz da, bei hier in Berlin, und Sonntag wieder zurück, Montag wieder früh Probe, 10 Uhr, war zäh. Ja, aber manchmal denke ich, oh, wie habe ich das geschafft? Heute würde ich das ja nicht mehr schaffen, ja. Gute Eltern, verständnisvolle Eltern, beim 2. Mal dann, ja. Das erste Mal war ein Schock. Mein Vater, ja, das Kind, um Gottes Willen, ja. Und dann hat er aber auch gesehen, was ich geleistet habe. Und Schauspiel, Gesang, Tanz, Solonummern, all, war schon schön, ne. Ist dann sehr auch stolz. Ich wäre auch stolz auf meine Kinder, ja. Danach nach Reit und da bin ich dann nach Berlin. Bin ich ein Theater des Westens? Ja, ich habe ja nie aufgehört. Nie, nie, nie nicht. Und dann immer zwischendurch dann noch Fernsehen. Ja, hier zum Beispiel mit Eine Nacht in Venedig und hier im Hans Rosenthal. Und also, ich kann das jetzt alles ja nicht aufzählen, müsste ich, also Fernsehshows gemacht. Ja, und dann 71 habe ich dann in der Deutschen Oper vorgetanzt. Hier, aber da war ich dann schon nicht mehr frisch genug wahrscheinlich. Also ich war auch zu klein irgendwie, weil irgendwas stimmte nicht. Haben sie mich nicht genommen. Aus welchen Gründen noch immer. Das war auch nicht schlimm. Ich habe dann immer nur Fernsehen gemacht. Da war ja nicht getestet, war immer nur Produktion. Ne? Das waren immer Stückverträge, Produktionsverträge. Ne? Zwischendurch mal stempeln gegangen, mal jeden Monat. Aber sonst immer, immer getanzt. Immer, immer, immer, immer. Mit 35 bin ich dann, um nicht auf der Straße zu sein, da war ja auch so eine Gruppe, die dann aufgetreten sind von der Künstlerförderung, so nannte man das, sind wir aufgetreten in verschiedenen Bezirken, aber weiter getanzt, immer wieder weiter getanzt, wurden wir auch bezahlt. Viele Tänzerinnen, die dann nicht mehr im Engagement waren, haben dann getanzt, überall in Bezirken und so. Und dann bot sich das an, 1971, der damalige Chef von der Künstlerförderung, der Gerhard Grebe, bot sich an, sag mal, würdest du denn Gymnastik machen mit alten Leuten? Ich denke, ja, mach ich. Und dann habe ich lauter so Gruppen aufgebaut, überall in Langwitz, in Stichlitz, überall. Und dann auch Tanzgruppe, so mit meine erste Senioren-Tanzgruppe gegründet. Ist meine Kreation. Früher hieß es Senioren-Freizeitstätte, ich sage, nee, Club der Lebensfrohen. Und aus diesem Club der Lebensfrohen, da habe ich Tanzgruppen gegründet und tanze selber mit, immer noch, schon seit 40 Jahren. Eine Steppgruppe, eine Show-Steppgruppe, eine Show-Tanzgruppe und dann eigentlich eine Show-Gymnastik. Die sind im Durchschnitt weit über 70, bis auf eine, die ist 70. Und da haben wir jedes Jahr große Aufführungen im Ernst-Reuter-Saal, das ist hier ein großer Saal. Da ist immer ausverkauft, schon für nächstes Jahr sind Karten bestellt. Jetzt haben wir wieder zwei Veranstaltungen, sind dann 1440 Karten, die da ausverkauft. Die kloppen sich darum, dass sagen wir, wir kriegen ja sowieso keine Karten. Ich sage, wir müssen rechtzeitig anrufen und schon für nächstes Jahr bestellen. Ja, wer weiß, ob ich da noch lebe? Wie so alte Leute sagen, ja, das weiß ich ja auch nicht, kann ja auch umfallen. Das findet ja auch nicht statt, ne? Und ja, so ist das ja. 2005 habe ich 60-jähriges Bühnenjubiläum im Friedrichstadtpalast gefeiert. Das bezog sich dann natürlich auf die Kinderrevue. Die haben mich gesucht in der Zeitung, wer noch ist und so. Da war ich so eine der Einzigen, die noch existieren, die auch noch tanzen, die noch machen, alles. Und da habe ich mein 60-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Bin ja Ehrenmitglied im Friedrichstadtpalast. Bin ich wieder eingeladen worden. 70 Jahre wieder Bühnenjubiläum. Auf den VIP-Logen habe ich denn gesessen. Ja, und das sind Erlebnisse, die kann dann keiner nehmen. Leider nicht mit meinem Mann mehr, der ist vor 4 Jahren verstorben. Sohn verloren, Mann verloren. Das sind natürlich so Schicksalsschläge, wo ich nicht drüber wegkomme. Und das, mein Tanzen und mein, das hält mich hoch. Ne? Wenn ich das nicht hätte und ich müsste jetzt hier zu Hause hucken oder weiß ich was, oder im Seniorenclub würde ich selber nicht gehen. Also das wäre nicht mein Ding. Also leiten schon, aber nee. Dann würde ich verkümmern. Und wenn ich meine Tochter nicht hätte, die Gott sei Dank über mir wohnt, die eine, die Kleine, sein drittes Kind, die wohnt oben über mir. Aber 3 Ehen. Ein Koch, ein Polizist. Das ist vom Polizist. Nennt sie, das Küken ist geboren 66, 1966. Also mit dem war auch nicht so schön. Der hat mich betrogen. Weg im Theater war dann der schöne Charlie, wurde er genannt. Der erste war aus der Eifel, aus Wittlich. Der zweite ist ein Berliner und der dritte auch ein Berliner. Mein lieber Mann, mit dem war ich am längsten, 36 Jahre verheiratet. Den hätte ich mal eher kennenlernen sollen, den hätte ich so manches nicht mitmachen brauchen. Nach dem Theater, wenn Vorstellung zu Ende war, der war im Karnevalsverein. Ja, ne? Und da haben wir dann noch ein bisschen getingelt, so 3-4 Mädels vom Ballett. Haben uns halt einstudiert und sind dann da aufgetreten noch so, haben Tanz gemacht. Und dann saß der oben, da ich habe wieder ein Kasperle-Theater, wenn die da oben alle saßen. Dann hat er wohl ein Auge auf mich geworfen, wie auch immer. Und dann lag auf einmal unten in der Garderobe mal, wo wir uns dann umgezogen haben, kam er so rein und dann schmiss er uns so eine Tüte Pflaumen auf den Tisch, so eine Obsttüte. Och, sag, ist ja schön. Und meine Kollegin, die da war, ich sage, komm hier, nein, nehme ich nicht, wolltest du nicht? Einer, der mir das da so hinschmeißt. Und so, ich natürlich habe die genommen und dann hat mir ein ganz gut gefallen. Ne? Und so, ich ihm auch. Und so hat sich das entwickelt. Nach der Vorstellung, man musste ja sehen, wo man so groß waren, ja die Gagen nicht. 25 Mark. Wenn 70 Mal war, war schon was Tolles auf der Trabrennbahn. Wenn da mal ein Ball war, dann aber 75 gekriegt, D-Mark. War schon viel Geld. Dann hat er mich dann abgeholt. Ganz große Liebe. Er hat mich ganz doll verehrt. Ich ihn auch. Und er war Prokurist auf dem Fruchthof hier. Dichte Bi bei Obst und Gemüse. Gesund, trotzdem ich das ja nie so gerne esse. Ich sah ja, den hätte ich früher kennenlernen müssen. Sollte nicht sein. Der hat nicht getanzt. So, wenn denn mal so Blue Spanish Eyes, das lang so von einem Bein aufs andere, das hat er gemacht. Wie ein Teddybär. Im Seniorenclub haben wir jedes Jahr einen Gymnastikball, mache ich immer Ende des Jahres, immer als Abschluss mit den ganzen Leuten. Dann blieben die ganzen Senioren, da waren ja über 300 Senioren, die blieben dann stehen und wir beten in der Mitte. Ach, bei ihm das peinlich. Denn. Nee, die haben den geliebt. Es waren über 250 Leute. Bei seiner Beisetzung, was ich nicht wusste. Bürgermeister hier von Berlin. Alle waren sie da, wo ich nicht mit gerechnet habe. So beliebt war der hier. Der hat den Club auch mit ein bisschen so, hat mir geholfen, zur Seite ich dann Einkäufe gemacht und so weiter. Also, gibt's nicht nochmal. Geh morgens um 7 aus dem Haus, geh in den Seniorenclub, mach ja meine Arbeit. Ich muss ja, hab ja auch Papierkram noch. Habe meine Gymnastikgruppen, meine Tanzgruppen, meine Steppgruppen, Proben für die Veranstaltung. Wir treten ja auch woanders auf Bällen und so was alles. Ja, das ist mein Gerüst, ein amputiertes Gerüst. Manche können, wenn man so im Seniorenclub, wenn da ihnen ein Mann verstirbt oder was, schwupp, haben sie dann, nicht alle, aber dann gleich so wieder ihn und so. Also das kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Ich bringe das nicht fertig. Da ich so ein bisschen so einen kleinen Knall wahrscheinlich. Manchmal denke ich, naja, ist so, geht ja weiter, das Leben, das ist ja nun mal. Ich habe sehr treue Tänzerinnen, also Mädels, das sind meine Mädels. Ja, die sind alle treu und machen so lange, bis sie, also sagen wir, umfallen oder was, weiß ich nicht, bis es wirklich körperlich nicht mehr geht. Auf der Bühne tut denen nicht weh, also wirklich. Wenn sie krank sind oder so, dann kommen sie mit dem Kopf unter den Arm, machen sie die Vorstellung. Weil diese wollen das auch. Ist ja ein Erfolgserlebnis für die, ja. Eine Tänzerin ist schon 20 Jahre, die bleiben so lange. Ja, kommt drauf an. 20 Jahre, 12 Jahre, 7 Jahre. Es waren mal Männer dabei, ich hatte mal ein Männerballett. Und zwar, die waren auch schon über 80, also so. War immer ein Lacher. Wenn die da, die alten Herren da mit den Tütüs und hab sie so ausgeschmückt und dann, naja, war gut. Aber es war zum Schluss schon, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, die Leute lachen zwar, aber ich bin da so auch ein bisschen kleiner Ästhet in dem Sinne. Und dann haben sie sich verlaufen und der eine und dann die Musik. Und also ich habe gedacht, nee, also, aber wie sage ich denn das? Ich kann immer nicht sagen, nee, wir machen das nicht mehr, ja. Und dann hat der eine gesagt, also jetzt März, letzte Vorstellung war im März, die große, also hier im Ernst-Reuter-Saal, wir hören auf. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank haben sie mir das abgenommen. Hat mich so erinnert an Johannes hieß das, der dann so hingestellt wurde, nur fall bloß nicht um. Ja, so zur Schau gestellt. Mir war das schon peinlich. Dafür müssen die Mädels jetzt hier einen Tanz mehr machen. Die eine hat zwei künstliche Hüften, die haben alle was. Die haben kaputte Knie, die trainieren mit so einem Knie-Dings hier schon an. So ein, die haben im Kreuze, die Jutta hat schon den vierten Herzschrittmacher. Die Margitta, die hat was mit der Schulter ganz schlimm. Mit den Füßen, also ja, aber stocken nicht auf, machen weiter. Ist Schmerz auf der Bühne gibt es nicht, ist weg, haben sie von mir. Das ist nicht einer, der nichts hat. Ja, Training, Training, Training. Die probieren zweimal die Woche, haben sie 2 Stunden. Natürlich immer mit dem Päuschen, ich kann die ja nicht durch die Gegend scheuchen. Ist ja die Puste dann auch weg. Müssen sie ran? Oh, wir haben ja ein Riesenrepertoire von 76 an, ein Riesenrepertoire. Da holen wir manchmal was von hinten wieder nach vorne und dann studiere ich das ein bisschen um. Und es kommen ja auch mitunter neue, es fallen welche aus, die nicht mehr mitmachen, dann müssen neue das nachlernen. Die Truppe besteht aus 14 Damen, Frauen, Mädchen, meine Mädchen. Es waren mal mehr, es waren mal viel mehr. Aber die haben aufgehört, die sind weggezogen. Wir haben 1, 2, 3, 4 neue jetzt schon. Die werden dann auf den Platz gestellt und müssen dann mitlaufen. Auch wenn sie den Schritt nicht machen, aber sie laufen mit. Die werden dann mitgeschoben von den anderen. Also wenn rechts rum, links rum. Ich sage immer reingeschmissen. Ich schmeiß die einfach damit rein. und so, haben ja viel Kostüme. Girlie hat zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Kostüme. Cha-Cha, Girlie, Tico, Mambo, Spanier. Girlie, das ist eine richtige Girlreihe, wie im Friedrichstadtpalast. Haben sie ganz kurze Röckchen, so eine großen Federn auf dem Kopf, lange Beine, Netztrikot, Absatzschuhe. Die sollen ja da unten kicken, dass man sich im Alter noch bewegen kann. Meine Urselchen, die ist 84. Ist doch egal. Die sollen unten gucken. Guck mal, die hat so eine Figur, die hat so eine Beine, die ist groß, die ist lang. Warum nicht? Und die Leute finden das schön. Die Menschen haben die schöne Beine. Ja, haben ja ein schönes Trikot an, ne? Ist kein Krampfader, ihr Schwader. Schön die Beine, sieht immer gut aus, ne? Wunderbar. Warum sollen sie nicht die Beine zeigen? Und hier oben ist alles bedeckt. Wird ja nichts nackt gemacht, da bin ich ja, das mag ich nicht. Wird alles bedeckt, wir haben ja diese hautfarbenen Buddies, ne, damit ja nicht hier so die Winkelemente so zu sehen sind. Die Buddies, das ist dann wie Haut, schön Glimmer. Und, ja, manche haben ja mit ihren Röllchen da zu tun, ja. Sagt, mein Gott, ihr seid doch keine 20 mehr. Die da unten sitzen, die sehen ohne anders aus. Die würden gerne aussehen, so wie ihr. Würden sie gerne, trauen sich bloß nicht. Tango machen wir auch mit Puppen, na, weil wir keine Männer haben. Wir tanzen den Tango mit den selbst gebastelten Männern. Jeder konnte sich seinen Mann basteln, so wie er will. Die meisten haben ja keinen mehr, wa? Basteln und damit tanzen sie dann den Tango. Der wird an der Biene festgebunden und dann hinten auch festgemacht so, und dann tanzen sie den Tango. Ja, das, was wir machen, da müssen die denken, wo muss ich jetzt hinlaufen? Welches Bein, welcher Arm? Wo muss der Kopf hin? Wo muss ich hinlaufen? Jeg vor, jeg zurück. Ja, das dauert alles seine Zeit. Und das trainiert das Gehirn. Das muss ich mir merken. Die Tänze haben ja so 3-4 Minuten mitunter, ja? Und dann die verschiedenen Tänze am selben Tag. Das ist Training. Und dann werden die Zellen aktiviert, die sonst so ein bisschen hier den Schlappi die Schluppi machen. Die werden aktiviert. Oh, das ist wirklich wahr. Gegen Demenz, aber genau. Es ist mein Beruf, wie andere Schreibmaschinen oder Sekretärinnen sind, ist mein Beruf und es ist ja schön und die Anerkennung ist ja auch schön. Ich weiß, die lieben mich alle und auch das Publikum und alles und so. Und es sind ja alle Fans, wenn man so will, auch mitunter. Der Tanz hält mich auch im Leben aufrecht. Wenn ich selbst nicht mehr könnte, dann will ich auch nicht mehr. Was soll ich denn auf der Couch sitzen, wenn ich merke, da geht nicht mehr das so, wie es mal war oder wie ich es erwarte von mir, dann bin ich alt, ich bin ja schon alt, so ist es ja nicht, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Die Chefin des Clubs der Lebensfrohen, die heute 75-jährige Tänzerin Berbé Schmidt, die von sich sagt, Tanzen ist mein Rückgrat, meine Lebenshilfe. Eine Sendung von Andrea Lieblank für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Nächsten Sonntag an dieser Stelle ein Mann, der das Rheinland als seine Lebenshilfe sieht und das Rheinische, besonders den Karneval, von Bonn nach Berlin exportiert hat. Friedel Drautsburg, in sein Lokal die ständige Vertretung. In einer Woche wie gewohnt um 18.05 Uhr und noch einmal um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.